der Rechtschreibkönig. Ein Wortspiel von Peter Jacobi. Morgen, Kinder! Morgen, Frau Rumpf! Bitte setzt euch. Wer mag den ersten Satz vorlesen? Kevin? Kevin Keck, genannt Keks, zuckte erschrocken, um sich eine Sekunde später wieder zu entspannen. Der Satz enthielt kein K und war zu machen. Am Anfang war das Wort. Gut. Wozu brauchen wir eigentlich Worte? Lukas? Weil wir ohne Worte nicht wissen, wie die Sachen heißen. Also, neben uns wohnt doch die Sonja. Die ist noch ein Baby. Die kennt nicht mal den Unterschied zwischen einer Katze und einem Vogel. Die sagt zu allen Tieren Bauwau. Sogar zu Kühen. Danke, Anna. Ein sehr gutes Beispiel. Die Lehrerin Ulla Rumpf strahlte. Die B war ihre Lieblingsklasse und hier saß auch ihr Lieblingsschüler. Kevin war zwar erst vor 8 Wochen dazugekommen, aber er hatte sich äußerst schnell eingelebt und schrieb in jedem Diktat eine 1. Das gefiel der Lehrerin mit dem Spitznamen die große Diktatorin besonders gut. Kinder, es geht nichts über die richtige Rechtschreibung. Schreibt euch das hinter die Ohren. Schreiben groß oder klein? Gute Frage, Kevin. Kevin schreckte erneut zusammen. Nicht groß. Ganz recht. Verben schreibt man immer klein. Ulla Rumpf lächelte Kevin zu. Doch wie die meisten Lehrer sah sie nur die Oberfläche. Sie hatte keine Ahnung von seinem Geheimnis. Auch nicht davon, wie schwer es ihm fiel, es zu hüten. Denn die Gefahr, dass es aufflog, lauerte überall. Kevins Banknachbar Lukas war bereits dahinter gekommen. Hey Kevin, sag mir doch mal deinen Namen. Jetzt sag schon. Kevin. Ja, der arme Kerl konnte kein K aussprechen. Schon peinlich, wenn man Kevin heißt und in die Kollwitz-Schule geht. Mann, lass das bloß nicht die anderen hören. Die kringeln sich vor Lachen. Stottert wie ein Presslufthammer. Aber nur bei Worten, die mit K anfangen. Da wir gerade vom K sprechen, krieg ich einen Kaugummi? Hier, nimm. Weißt du was? Lass uns Freunde sein. Und ich schwör dir, keiner von den anderen wird deine Stotterei bemerken. Aber also... Sei du einfach still. Von nun an rede ich für dich. Und das tat Lukas. Zum Beispiel, wenn jemand in der Klasse Süßigkeiten dabei hatte. Und noch eine Handvoll Gummibärchen für meinen Freund Keks. Danke. Um anschließend beide Portionen... Hey, was ist mit mir? ...selber aufzuessen. Mehr noch, Lukas sorgte auch dafür, dass niemand sonst etwas mit Kevin zu tun hatte. Hey Kevin, kommst du heute Nachmittag mit Kicken? Nee, kann er nicht. Keine Zeit, sorry, echt. Dann gewann Kevin beim Diktatwettbewerb kurz vor den Sommerferien den Rechtschreibkönig. Eine Lebkuchenfigur mit dickem Bauch und einer Krone, die Frau Rumpf jedes Jahr für den Besten im Diktat backte. Schon wieder 0 Fehler, Kevin. Sehr gut. Magst du es uns vorlesen? Das mach ich. Karl kam zum klapprigen Kaninchenstall. Er schob die Karre um den Stall herum. Lukas las nicht nur das Diktat vor, nein, er aß auch den Großteil des Lebkuchenkönigs einfach selber auf. Hey, den hab ich mir verdient. Darf ich vielleicht auch mal ein bisschen? Erstmal du ohne zu stottern Rechtschreibkönig sagen kannst. Ich hör nix. Hinter dem Haselbusch glitzert ein Wassergraben. So ging das Tag für Tag. Ein Wassergraben. Punkt. Und Woche für Woche. Gleich dahinter. Bis eines Morgens. Also wirklich, wer stört denn mitten im Diktat? Ja? Hallo. Ach, du bist der Neue, oder? Genau. Hatte ich ganz vergessen. Komm ran und stell dich kurz vor. Ich bin der Robin. Robin Niebuhr. Mann, wie sieht denn der aus? Ma, voll die abstehenden Ohren. Die Haare. Wie aus rostigem Draht. Und erst die Klamotten. Wie uncool. Ruhe! Also, herzlich willkommen, Robin. Du setzt dich auf den freien Platz vor Kevin und Lukas und holst gleich mal dein Diktatheft raus. Mein Tic-Tac-Heft? Was soll denn das sein? Dann eben dein Block. Ich hab aber keinen Bock. Lukas, gibst du eurem Vordermann bitte ein Blatt Papier? Wir machen weiter. Hinter dem Haselbusch... Wie gewöhnlich schritt Frau Rumpf, während sie diktierte, durch die Bank rein und guckte von oben herab in die Hefte ihrer Schüler. War sie mit dem Ergebnis zufrieden, nickte sie gnädig. Stieß sie auf Fehler, kräuselte sie manchmal die Nasenwurzel. Als sie nun aber hinter ihren neuen Schüler trat, schnaubte sie wie ein Pferd. Das ist ja... Würdest du mir bitte sagen, was das sein soll? Ein Umbasacker? Ist sowas wie ein Vampir. Es versteckt sich hinter einem, kichert und ernährt sich aus deiner Kraft. Es ist wie... Entschuldige, wenn ich deine wilden Fantasien unterbreche. Fantasien? Schön wär's. Das Umbasacker ist somit der fieseste aller bösen Geister. Unsinn. Es gibt keine Geister. Ach ja? Und die Worte Vampir, Gespenst und Spuk gibt's dann auch nur einfach so? Die Worte gibt es. Aber kein Mensch hat diese Figuren je gesehen. Genauso wie das Umbasacker. Man spürt es zwar im Rücken, doch wenn man sich umdreht, ist es ratzfatz weg. Das reicht. Hannes, lies doch noch mal vor, was ich gerade diktiert habe. Von Anfang an, ja? Hinter dem Haselbusch glitzert ein Wassergraben. Und jetzt, Anna, liest du vor, was unser neuer Freund geschrieben hat. Hinter den Hannes huscht blitzschnell ein Umbasacker. Ah ja, sieht nach einer schweren Lese-Rechtschreibschwäche aus. Das gibt's bei mir nicht. Ich setze den Kevin neben dich. Der ist auch recht neu in der Klasse und der Beste im Diktat. Oh nee. Keine Widerrede. Kevin, du rückst eine Bank vor, neben Robin. Ja. Und nicht vergessen, morgen letzte Gelegenheit, das Eintrittsgeld für den Zirkus in die Klassenkasse einzuzahlen. 4,50 Euro. Anna kümmert sich darum, ja? So, und das war's und jetzt raus mit euch. Nach der Schule gingen Kevin und Lukas mit Anna Falber und ihrem Zwillingsbruder Hannes immer ein Stück des Wegs zusammen. Die beiden Geschwister waren die absoluten Stars der Klasse. Und für Kevin war dies der schönste Moment des ganzen Tages. Er war, wie all die anderen Jungs in seiner Klasse, total verknallt in die schöne Anna. Doch heute konnte er den Nachhauseweg an ihrer Seite nicht so recht genießen. Nicht nur, dass er in der Schule neben dem Neuen, diesem Robin, sitzen musste, sondern der klebte jetzt auch noch wie ein Schatten an ihm. Hey, Keks, ich glaube, unser Neuer mag dich. Lass ihn in Ruhe. Scheint ja richtig verknallt zu sein. Kevin war klar, dass er etwas tun musste, um nicht mit diesem Mega-Loser in einen Topf geworfen zu werden. Er checkte kurz, ob in seinem Satz ein K vorkam. Dann drehte er sich um und brüllte. Glotz nicht so blöd, hau ab. Ja, zieh Leine, du Umbasacker. Ich heiße Robin. Genau, Robin mit großem R, wie Rechtschreibkönig, Recht mit R und Schreib mit AIP. Und König hinten mit CH. Rechtschreibkönig. Robin der Rechtschreibkönig. Und jetzt hör auf, uns nachzuschleichen. Ich schleiche niemanden nach. Ich muss nur zufällig in die gleiche Richtung. Wo wohnst du denn? Am Wiesengrund. Oh. Nee, echt? Am Wiesengrund. So hieß die rasenbedeckte Freifläche am Stadtrand, auf der manchmal ein Zirkus stand. Da wohnt doch nur Gesocks. Warst du schon mal dort? Nee, und hab's auch nicht vor. Wie kannst du dann sagen, dass da nur Gesocks wohnt? Das weiß doch jeder. Und jetzt verschwinde. Wir wollen uns ein paar Süßigkeiten da vorne am Kiosk holen. Und zwar ohne Wiesengrundler, kapiert? Robin blieb tatsächlich stehen. Und er steckte seine rechte Faust in die Hosentasche, während die anderen zum Kiosk weiterzogen. 2 Lollis, bitte. Hier, Anna. Danke, lecker. Und für mich 5 Cola-Kracher. Hier sind 2 Euro. Lass nur, das zahlt unter Spendierkeks. Stimmt doch, Keks, oder? Na gut. Danke, Kevin. Mach's gut. Tschüss. Tschüss, ihr beiden. Was ist? Gehen wir noch ein bisschen auf den Bolzplatz? Keine Zeit. Ich muss schnell heim Hausis machen. Anna und Hannes haben mich eingeladen. PlayStation-Nachmittag bei ihnen zu Hause. Tschüss. Aber wir waren doch heute verabredet. Kevin wäre glatt bei Rot über die Ampel, hätte der Polizist ihn nicht zurückgepfiffen. Rot, Junge! Das bedeutet stehen bleiben! Er wirbelte herum und sah Robin, der volle Kanne auf ihn zurannte. Nix wie weg. Halt, Freundchen! Donnerwetter nochmal, was habe ich dir gesagt? Da rannte plötzlich auch Robin bei Rot über die Straße. Ich fass es nicht. Noch einer. Der Polizist griff zur Trillerpfeife und Kevin gelang es, sich loszureißen. Halt! Stehen geblieben! Natürlich rannten Keks und Robin einfach weiter. Über den Skaterplatz die Frisbee-Allee runter. Warte! Bleib stehen! Warte doch! Lass mich in Frieden! Wäre Robin beim Rennen nicht was aus der rechten Hosentasche gefallen, das er schnell wieder einsteckte, hätte er Keks bestimmt eingeholt. So aber blieb Kevin vorne. Erst kurz vor seinem Zuhause konnte er nicht mehr und hielt keuchend an. Nette Straße. Wohnst du hier? Ja, da vorne. Gehört euch der Camper vor der Garage? Ja. Wir haben auch einen Wohnwagen. Nur viel größer. Mit seitlichem Balkon dran. Aha, ich muss jetzt. In unseren Wohnwagen geht euer ganzes Haus rein. Schön für dich. Warte. Was willst du denn? Dir was geben. Ich will nichts von dir. Das willst du schon. Hier, dein Portemonnaie. Was? Hast du im Kiosk liegen lassen. Tschüss. Danke, Kö. Ich mein, echt nett. So was. Am nächsten Morgen machte die große Diktatorin was? Erraten. Sie schrieb ein Diktat. Und damit es richtig sitzt, wiederholen wir doch mal das von gestern. Oh. Hinter dem Haselbusch. Oh Mann, diese ewigen Diktate. Ich fange schon an, nachts davon zu träumen. Statt zu träumen, Hannes, könntest du mir lieber eines der Nomen sagen, die in diesem Satz vorkommen. Wassergraben? Richtig. Wassergraben. Noch eins, Robin? Das ist... Hintern. In unserem Satz stecken zwei Nomen. Wassergraben hatten wir schon. Was ist das andere? Hintern. Hintern? Das hat ihm der Lukas vorgesagt. Ruhe bitte. Wiederhol bitte, was du eben gesagt hast. Robin? Buchstabier. Buchstabier? Gibt es nicht. Das wüsste ich. Mein Alter trinkt massenweise Bier. Schüttet alle großen Marken in sich rein. Licher, Binding, Becks, Paulaner. Aber bestimmt kein Buxter. Buxterbier. Der Kerl ist völlig irre. Ich glaube, ich muss mal mit deinem Vater reden. Oder besser mit deiner Mutter. Also wer weiß, was das zweite Nomen in diesem Satz ist? Kevin? Haselbusch. Sehr gut. Hasel. In dem Moment, als Frau Rumpf sich zur Tafel drehte, schoss Lukas aus der Bank und zog Anna kräftig an den Haaren. Hey! Was ist denn jetzt schon wieder? Lukas hat mich an den Haaren gezogen. Das war ich nicht. Das war der Neue. Ich hab nichts gemacht. Fragen Sie doch Keks. Ich meine Kevin. Der hat auch gesehen, wer es war, oder? Kinder, bei Grobheiten gegen Mädchen verstehe ich wirklich keinen Spaß. Also wer war es, Kevin? Ich hab nichts gesehen. Vielleicht war es ja das Umbasaka. Schluss mit dem Quatsch. Nein, wirklich. Robin drehte sich um und fixierte Lukas. An den Haaren ziehen würde zum Umbasaka passen. Es ist nämlich voll hinterhältig. Lukas, du kommst nach der Stunde zu mir. Keine Widerrede. Fünfmal muss ich dieses blöde Diktat abschreiben. Idiot, wieso hast du nicht einfach gesagt, dass der Neue war? Du bist doch nicht etwa mit dem befreundet? Mit dem? Bestimmt nicht. Dann ist ja gut. Was kaufst du denn da? Nicht. Was? Weißt es doch eh. Ich will aber, dass du es sagst. Einen Kaugummi. Gib mir die Packung. Aber lass mir auch noch einen. Her damit. Umbasaka! Was soll denn das jetzt? Verfolgt von einem Rudel kreischender Mitschüler jagte Anna vorbei. Die schöne Anna. Ohne ihnen auch nur einen Blick zu schenken. Ihre weit aufgerissenen blauen Augen waren auf Robin gerichtet, der einen knappen halben Meter vor ihr rannte. Ich glaub's nicht. Der macht sich echt an unsere Anna ran. Das darf nicht wahr sein. Dagegen müssen wir was unternehmen. Und was? Ich hab da schon eine Idee. Wenn du mir hilfst, geht's ganz leicht. Und was muss ich tun? Diesen Robin in der nächsten Stunde kurz ablenken. Abgemacht. Lukas' Plan bestand aus drei Teilen. Erstens, das Blatt Papier, auf dem Robin das Diktat geschrieben hatte, klauen. Zweitens, in dessen Schrift, Lukas war ein hervorragender Fälscher, den Satz, Frau Rumpf ist eine fette Qualle, darauf zu schreiben. Drittens, dafür zu sorgen, dass die Lehrerin den Zettel entdeckte. Und damit das alles funktionierte, musste Kevin den Neuen in ein Gespräch verwickeln. Hey, Robin. Darf ich in der nächsten Pause auch mitspielen? Klar, gerne. Na dann. Wie alt bist du eigentlich? 10. Und du? Ich werde nächsten Monat 14. Du schwindelst. Du bist doch noch nicht mal so groß wie ich. Glaub, was du willst. Sag mal, du heißt doch Keck mit Nachnamen, oder? Ja. Wieso? Also, wir sagen, ich gehe. Weißt du, was Keck und mein Name, Robin Niebuhr, gemeinsam haben? Nee. Was denn? Man kann sie vorwärts oder rückwärts sprechen. Echt? Es kommt immer dasselbe raus. Keck und Robin Niebuhr. Ja und? Es ist ein Zeichen. Es bedeutet, wir sollten Freunde werden. In die Schule. Vorsicht, die Rumpf. Kevin und Robin, hört ihr wohl auf zu schwätzen? Ja. Entschuldigung. In dem Moment, als Frau Rumpf zu den beiden rüberschaute, tat Lukas, als habe ihm Robin einen Zettel zugesteckt, faltete ihn auf und krümmte sich vor Lachen. Was ist denn da so lustig? Lukas? Darf ich auch mal lesen? Nein. Ja, damit. So, so. Robin, liest du bitte mal vor, was du da geschrieben hast. Das war ich nicht. Ich bin fast geneigt, dir zu glauben, denn der Satz ist fehlerfrei. Lies trotzdem vor. Warum frisst ein Effet alles? Also, ich lese hier was ganz anderes. Anna? Frau Rumpf ist eine fette Qualle. Wie kommt man von Frau Rumpf ist eine fette Qualle auf den Satz, warum frisst ein Effet alles? Das ergibt doch keinen Sinn. Und überhaupt, was soll das sein, ein Effet? Ein Effet? Das ist, Ich höre. Totenstille. Alle starrten Robin an, der seine rechte Hand tief in seine Hosentaschen bohrte und dann plötzlich sagte, Effet ist die Abkürzung für einen Ärger- und feindlichen Tratsch-Transformator. Nur die Schlausten haben den im Kopf. Aha. Ein super Tool. So ziemlich das Gegenteil von Umasaka. Voll nützlich. Also schlagfertig bist du, das muss man dir lassen. Ja, genau wie das Effet. Egal, was dein Feind dir an den Kopf wirft. Schimpfwort, Tratsch, Verleumdung. Das Effet schluckt's, dreht's um und spuckt's mit neuer Bedeutung wieder aus. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Darf ich? Nur zu, Frau Rumpf. Du Depp! Ich bin kein Depp. Ich bin der Robin. Nicht schlecht. Analphabet. Ganz recht. Analphalba wäre ich gerne, wenn ich dann genauso hübsch wäre. Keks sah, wie Anna Robin kurz anblickte und dann ihr knallrot angelaufenes Gesicht zwischen den aufgestützten Armen versteckte. Halt, noch nicht wegrennen! Es gibt doch noch zwei Punkte. Erstens, in Effet-Kunde bekommt Robin eine 1. Zweitens, wir gehen ja übermorgen in den Zirkus. Anna, haben alle die 4,50 in die Klassenkasse einbezahlt? Ja, bis auf Robert. Robert, bitte nicht vergessen, ja? Und dann wäre da noch eure Hausaufgabe. Weil ihr euch heute so köstlich amüsiert habt und ich nicht glaube, dass Robin den Satz ohne fremde Hilfe zu Papier bringen konnte, schreibt jeder von euch 20 Mal. Ulla Rumpf ist eine nette Lehrerin in sein Heft. Falls Lukas gedacht hatte, Robin durch die Zettelaktion zu schaden, dann war der Schuss nach hinten losgegangen. Alle waren wegen der Zusatzaufgabe sauer auf ihn. Mehr noch, auf dem Nachhauseweg war das Effet, mit dem man jede noch so derbe Beleidigung in ein Kompliment umwandeln konnte, voll der Hit. Na los, beschimpft mich. Du bist ein Drecksack. Ja, ich bin echt stark. Voll null. Wow, ich bin voll cool. Danke. Mich auch, bitte. Macht mich auch fertig. Na gut, doofe Zicke, die voll stinkt. Schöne Schicke, die es voll bringt. Cool, und jetzt du. Hannes ist ein Knallkopf. Hannes ist ein Knallkopf. Keine Ahnung. Das ist doch ganz einfach. Hannes ist am Balltop, Hannes ist am Balltop. Stimmt, zufälligerweise bin ich ein klasse Mittelstürmer. Angeber. Mich auch, beschimpft mich auch, los. Umbasaka. Mist, mir fällt nichts ein. Wahrscheinlich, weil du wie ein Umbasaka bist. Und eine Klette dazu. Mann, der klebte gestern den ganzen Nachmittag wie ein Kaugummi an unserer Konsole. Wer will was vom Kiosk? Wartet, soll ich euch mal zeigen, wie man unseren Scherzkeks hier fertig machen kann? Hey, Keks, sag uns doch mal deinen Namen. Ich will eine Drachenzunge. Ich auch eine. Nicht ablenken, Keks, sag uns, wie du heißt. Oder doch lieber eine Lakritzschnecke. Sag uns deinen Namen. Ich hab eine Idee. Ich auch, du haust ab und lässt uns in Ruhe. Wie wäre es, wenn wir ab sofort nur noch Schnobbins, Schnopp, Schniekritz, Schnopp benutzen? Hä? Schnobbins, Schnopp, Robins Top Secret Co. Genau, eine Geheimsprache. Alles fängt mit Schn an. Erst soll Keks seinen Namen sagen. Schnicks, Schnack, Schnuck, Schnein, Schnamm. Schnäbin! Nein, nicht so! Richtig! Schnall, schnell, Schnalter! Schnell, schnell, Schnackritze! Schnee! Schnickschnau! Sie waren so mit sich beschäftigt, dass sie den Schatten übersahen, der sich blitzschnell aus einer Einfahrt löste und Hannes und Robin am Kragen packte. So, ihr beiden, hab ich euch! Nochmal rennt ihr mir nicht bei Rot über die Ampel. Ich bin niemals bei Rot rüber. Bist du wohl? Ich habe dich gestern gesehen. Mit dem da. Mit mir? Deinen Borstenkopf kann man wohl kaum vergessen. Auf welche Schule geht ihr? Auf die Kette Schnäte-Schneuwitz. Warum? Ich stelle hier die Fragen. Und wieso das? Ich bin schließlich Polizist. Ach ja? Für mich sehen Sie aus wie ein Pilizost. Was? Was soll denn das sein? Das Gegenteil. Ein Polizist hält die Welt in Ordnung, der Pilizost bringt Unordnung rein. Mann, der ist echt. Guck doch nur, die Uniform, die Mütze, sogar eine Pistole hat er. Kannst du nicht einmal den Mund halten? Das Dumme ist nur, von außen betrachtet sind Polizist und Pilizost total gleich. Wie ein Schulkind und ein Schielkund. Hä? Ja, die sind auch fast nicht zu unterscheiden. Schulkind und Schielkund? Ja, oder Lakritze und Likratze. Likratze? Rucksack und Racksuck. Racksuck? Kaugummi und Kugaumi. Kugaumi? Jetzt habe ich aber genug. Verdünnisiert euch alle. Aber Dalli! Das war mega cool. Schnulligung, ich meine schnega cool. Bis auf Lukas, den Verräter. Mann, das ist echt. Guck doch nur, die Uniform. Tut mir leid. Schon gut. Tschüss und danke, Robin. Ich finde, du und Keks, ihr müsst uns dringend mal besuchen kommen. Finde ich auch. Morgen? Gut. Schnessens. Abgemacht. Tschüss, ihr beiden. Tschüss. Tschüss. Keks sah ihr verdutzt nach. Hatte ihn Anna gerade wirklich zu sich nach Hause eingeladen? Was glotzt du so, blöde Keks? Abmarsch, Bolzplatz. Bolzen klingt gut. Du kommst nicht mit. Ich möchte mit meinem Freund Tapatakta allein reden. Dein Freund? Robin schob Kevin sanft zur Seite und baute sich vor Lukas auf, der daraufhin die Fäuste ballte und in Boxerstellung ging. Hey, was soll das? Kein Schritt weiter, oder? Schnilfe, Schnilfe, Schnüberfall. Hör auf, oder? Aua! Lass das! Aua! Hör auf! Ich muss eh nach Hause. Ein bisschen Gesocks von der Straße räumen. Das war sein Todesurteil. Den mach ich fertig. Und du starr mich nicht so an, du Keksgesicht! Aua! Abmarsch! Ich geh ja schon. Brauchst mich nicht gleich treten. So, dann wollen wir doch mal sehen, was ihr geschrieben habt. Ulla Rumpf ist eine nette Lehrerin. Ja. Und das 20 Mal fehlerfrei geschrieben. Höchst erfreulich, Anna. Als nächsten haben wir den Robert. Ulla Rumpf ist eine nette, hey, saubere Handschrift. Bravo. Dann, das auf dem Block hier scheint ein wenig krakelig. Schnuller, Schnumpf, Schnist, Schneine, Schnette, Schnirrerin? Schnuller, Schnumpf? Wer war das? Darüber, Herrschaften, unterhalten wir uns nach der Pause. Robin, warte. Nicht auf den Schulhof. Kevin, ich dachte, du folgst wie üblich Lukas, deinem Herrn und Meister. Der hat gestern Stein und Bein geschwollen, dass er sich an dir rächen wird. Oh, da mache ich mir aber in die Hose vor Angst. Aber er hat einen großen Bruder, Ben. Der ist groß wie ein Elefant. Alle nennen ihn nur Big Ben. Geht in die Achte. Oh nein, da vorne steht er. Mann, ist das ein Fleischberg? Oh Gott, er ist im Anmarsch. Los hier rein. Aber ich muss nicht aufs Klo. Rein, bevor er uns sieht. Oh Mann, hier stinkt's ja wie im Affenkäfig. Immer noch besser als Big Ben und seine Fäuste. Wieso tust du das? Was? Mich retten. Ich dachte, Lukas ist dein Freund. Naja, Freund. Was ist er dann? Dein Beschützer? Der gegen ein paar Kaugummis dein kleines Geheimnis nicht rumtratscht? Was? Was denn für ein Geheimnis? Dein Name, für den du dich so schrecklich schämst, statt stolz auf ihn zu sein. Ich meine, es gibt Millionen Kevins, aber Kevins sind äußerst selten. Du weißt es? Na und? Was ist denn schon dabei? Mann, ich bin ein Stotterer. Und wenn schon, das ist doch nur so ein blödes Wort. Stotterer, Flotterer, Karotterer. Eine tonische Redeflussstörung mit hohem Spannungsanteil. Was? So nennt es mein Logopäde. Aha. Meine Mutter sagt, es ist halt ein Sprachfehler. Und? Ich bestehe nur aus Fehlern. Ich bin klein, habe die falschen Haare und Frau Rumpf meint, ich hätte eine Lese-Rechtschreibschwäche. Aber wäre ich dir je aufgefallen, wenn ich keine Fehler gemacht und jedes Diktat korrekt mitgeschrieben hätte? Gäbe es dann einen Ubersacker oder einen Effet? Mann, Fehler sind was Einzigartiges. Mein größter Fehler bin ich selbst. Ich, Kevin, Keck. Jetzt hör aber mal auf. Guck mal, ich hab da was, was hilft. Robin griff in seine rechte Hosentasche und wollte gerade etwas hervorholen, als... Psst, da kommt jemand. Hm? Schnell in die Kabine. Groß und stark aus, aber ziemlich dumm dazu. Ich schätze, mit dem werde ich fertig. Bleib hier, bitte, Robin. Hallo, Big Ben. Hä? Nett, dich kennenzulernen. Ich bin Robin. Ich habe gehört, du sollst mich verhauen. So ist es. Kleiner Augenblick noch. Sag mal, wie pinkelst du denn? Hä? Komm mal her, Keks, das musst du dir ansehen. Guck mal, wie der pinkelt. Wie ein Baby. Wie soll ich denn sonst? Na, ohne Hände? Hast du noch nie Männer pinkeln sehen? Echte Kerle? Die pinkeln freihändig, mein Lieber. Wie soll denn das gehen? Sieh mich an, wie ich hier stehe. Beide Hände in die Hosentaschen. Ja, genau so. Dann machen wir die Pinkelpirouette. Hm? Eine schnelle Drehung um die eigene Achse. Also so? Na, also... Geht doch. Mist, verdammt. Scheiße, Mann. Nee, wirklich. Wie peinlich. Sieh dir das mal an, Keks. Hat sich von oben bis unten angepickelt. Hört mal, Leute. Big Ben hat Robin, sich... Robin, bitte nicht. Nicht, Robin. Das ist zu fies. Wieso nicht? Der Typ will mich verprügeln. Will ich gar nicht. Also nicht mehr. Du meinst, ich verrate nicht, dass du dich wie ein Baby vollgepinkelt hast und wir sind ab sofort die besten Freunde? Ja, bitte. Gib mir deine Hand. Lieber nicht. Und noch ein Tipp. Zieh den Pulli tiefer, dann sieht's keiner. Der kommt uns nie mehr in die Quere. Mann, die Pause ist echt schnell vergangen. Zu ihrem Erstaunen waren sie nicht die Ersten im Klassenzimmer. Lukas saß auf seinem Platz und begrüßte sie mit breitem Grinsen. Hey Lukas, bevor ich es vergesse, schönen Gruß von deinem Bruder. Wir haben ihn auf dem Klo getroffen. Echt netter Kerl. Solltest nur nicht an seiner Hose riechen. Lukas wollte gerade antworten, da kam Frau Rumpf und mit ihr die anderen ins Klassenzimmer. Als sie sich setzte, grinste Lukas schon wieder breit. Was zum Teufel führte der Typ bloß im Schilde? Nun... Ist die Person, die diesen Schrott verfasst hat, bereit, sich freiwillig zu melden? Wer hat das geschrieben? Ich höre. Niemand. Gut. Dann macht ihr jetzt, während ich mit Anna die Klassenkasse abrechne, im Rechenbuch Seite 17 die Aufgaben 7a bis 13d. Was? Ein Tipp von mir, gebt euch Mühe. Ich werde stichprobenartig einige Hefte einsammeln und benoten. Anna, was ist? Kommst du? Ich finde die Kasse nicht. Sieh noch mal in Ruhe nach. Da ist nichts. Gott, sie ist weg. Das kann nicht sein. Hattest du sie denn dabei? Ja, ich habe sie heute Morgen in meinen Ranzen getan. Lukas, was ist? Die Klassenkasse wurde geklaut. Und ich weiß auch, wer es war. Lukas sprang auf und bohrte Robin seinen ausgestreckten Zeigefinger in den Rücken. Der da! Ich? Nein! Du warst's. Ich hab dich doch genau gesehen. Das sind sehr ernste Anschuldigungen. Ich glaube, das sollte sich der Direktor anhören. Robert, hol ihn bitte. Schnell. Ja, dann hören wir mal, Frau Kollegin. Ist das der Hauptbelastungszeuge? Du bist der... Lukas. Lukas Paulsen. Lukas Paulsen. So, du hast ausgesagt, du warst hier im Klassenzimmer. Als der Beschuldigte reinkam, hast du dich hinter dem Pult versteckt. Wieso? Ich dachte, es wäre ein Lehrer. Mhm. Während der Pause im Klassenzimmer zu bleiben, ist doch verboten. Ja, allerdings, stimmt. Darüber unterhalten wir uns später. So, und was ist dann anschließend passiert? Naja, er ist reingekommen und hat sich so komisch umgesehen, als wollte er checken, ob er auch allein ist. Also, du meinst diesen jungen Mann hier. Wie war gleich der Name? Robin. Robin Niebuhr. Robin Niebuhr. Kevin sah, wie Robin nervös die Finger in der rechten Hosentasche bewegte. Und dann? Plötzlich ist er zu Annas Platz gelaufen und hat was aus ihrer Schultasche genommen. Ich habe Münzen klappern hören und gewusst, das ist die Klassenkasse. Also Moment, Sie wollten etwas sagen, Frau Kollegin? Ich habe sowohl in Robins Schultasche als auch unter der Bank nachgesehen und keine Spur der Kasse gefunden. Konnten Sie auch nicht. Er ist hinter zur Garderobe und hat sie da versteckt. Irgendwo zwischen den Klamotten. Aha. Anna, würdest du bitte dort mal nachsehen? Anna? Anna Falber. Soviel ich weiß, ist Robin Niebuhr neu in ihrer Klasse. Ja. Hier steht, die Familie wohnt im Wiesengrund. Und deshalb soll er klauen? Na ja, nicht gerade die beste Gegend. Also ich bin am Wiesengrund aufgewachsen. Also verzeihen, Frau Kollege, natürlich. Ich wollte in keiner Weise... Und alle, die ich dort kenne, sind anständige Leute, die sich nicht zu Schulden machen lassen. Ja, aber selbstverständlich. Was gefunden, Anna? Noch nicht. Doch, hier, in dieser braunen Jacke. Wessen Jacke ist das? Meine, aber... Gibst du zu, die Kasse geklaut zu haben? Nein. Du leugnest. Ich sage die Wahrheit. Lukas lügt. Außerdem wäre ich der Täter, wäre ich bestimmt nicht so blöde, die Kohle in meiner eigenen Jacke zu verstecken. Nein. Du gib mal ein bisschen Acht auf deine Worte, mein Junge, ja? Aber das leuchtet doch ein, Herr Direktor. Ach, die Beweise sind mehr als eindeutig. Du kommst mit mir. Warten Sie, Herr Direktor. Da fehlt was. Was denn noch? Es ist zu wenig. Statt 145 sind nur... 134,50 in der Kasse. Es fehlen 10,50 €. Also... Fehlbetrag 10,50 €. So, dann zeig mir mal, was du da in deinen Taschen hast, Robin. Mhm, ein Hausschlüssel, Kaugummipapier, ein schmutziges Taschentuch, ein flacher Stein, grün bemalt. Wofür ist denn der? Erklär ich dir später. Sehen Sie? Kein Geld. Das spricht doch für ihn, das oder? Das beweist nur, dass unser durchtriebenes Bürschchen das Geld woanders versteckt hat. Ja, es tut mir leid, Frau Kollegin. Der Junge ist schuldig. Schließlich gibt's ja für einen Zeugen. Nee? Stimmt's, mein Junge? Ja, Herr Direktor. Ja. Dann werde ich den Dieb mal aufs Direktorat mitnehmen und ihn dort der Polizei zu übergeben. Aber das ist doch wirklich das ein bisschen übertrieben. Das ist ein Akt der Gerechtigkeit, Frau Kollegin. Kevin vermied Robins Blick. Starrte stur nach unten in sein Diktatheft. Ihm war klar, eigentlich hätte er jetzt aufspringen und aussagen müssen, dass Lukas log und Robin die Klassenkasse nicht geklaut haben konnte, da er die ganze Pause über mit ihm zusammen auf dem Klo gewesen war. Doch er packte es nicht. Zu viele K-Wörter. Hinzu kam, dass er dem Direktor vor allen Schülern seinen Namen laut sagen müsste. Kevin... Keck. Sein Herz raste, als wollte es den Brustkorb sprengen. Kalter Schweiß rann seinen Nacken runter. Vor der gesamten Klasse den stotternden Trottel geben? Das würde er niemals tun. Lieber sterben. Komm mal mit, mein Bürschchen. Also ich muss sagen, ich bin echt erschüttert, dass so etwas in meiner Klasse passieren konnte. Gut, aber was hilft? Sie machen weiter. Rechenbuch, Seite 17 oben. Ach ja, Lukas, du kannst dich wieder neben Kevin setzen. Robin wird wohl eine ganze Weile nicht mehr kommen. Oh. Ja, also oben links, 7a. Hat da jemand schon ein Ergebnis? Ja. 1 × 8 geteilt durch 4. Was macht das? Lass mich. Mann, Keks, es steht in deinem Heft, sag schon. Los, du Streber, sonst kann ich für nichts garantieren. Kapiert? Ja, 18. Geht doch. Und ein Kaugummi bitte. Ich habe nur noch 2. Einen für dich und einen für dich. Kannst du knicken, ich nehme beide. Ja. Bitte, gib mir den 2. Was ist los? Lukas und Kevin, was soll das? Er hat meine Kaugummis geklaut. Das hätte er lieber nicht sagen sollen. Keks sprang so heftig auf, dass der Stuhl umkrachte. So. Um Himmels Willen, Kevin, was hast du denn? Holen Sie den Direktor. Die Klassenkasse. Ich weiß, wer sie geklaut hat. Entlastungszeuge. Name? Kevin Keck. Stotterte Kevin. Mhm. Alle Augen waren auf ihn gerichtet. Doch seltsam. Jetzt, da ich mit dem Stottern... Will sagen, jetzt da Kevin mit dem Stottern angefangen hatte, war es gar nicht mehr so schlimm. Im Gegenteil, es machte ihm sogar zunehmend Spaß, noch abgehackter, noch krasser über die vielen Ks zu stolpern. Robin kann die Klassenkasse nicht gestohlen haben, weil ich die ganze Zeit mit ihm auf dem Klo war. Und am Ende der Pause seid ihr dann zusammen zurück ins Klassenzimmer und das war natürlich leer? Nein, Lukakas war schon vor uns da. Ach, er war hier im Zimmer? Allein? Ja. Fing er jetzt am helllichten Tag an zu träumen? Oder hatte Anna Falber ihm gerade einen Luftkuss zugepustet? Er kniff die Augen zu und öffnete sie wieder. Anna strahlte ihn tatsächlich aus ihren himmelblauen Augen an. Ja gut, dann schaut doch mal in Lukas Ranzen, ob wir da was finden. Du da. Hallo? Kevin? Wer, was? Anna kicherte. Du sollst in Lukas Ranzen schauen. Da ist nix. Tja, gut Lukas, dann zeig uns mal, was in deinen Hosentaschen steckt. Na, sieh mal einer an. Das ist mein Taschengeld, ehrlich. So? 55, 58, 59. 10,50 Euro? Sag mal, wie viel Taschengeld bekommst du denn so in der Woche? Ich wollte nicht stehlen. Ich wollte nur dem Robin einen Streich spielen, weil er mich immer ärgert. Aber das ist doch noch lange kein Grund. Also, du kommst auf der Stelle mit mir. So, und bei dir, Robin, muss ich mich ja wohl entschuldigen. Angenommen. Aber dafür sind Sie mir was schuldig. Was? Ich dir? Ja, Sie sind gut. Verdrehen mir den Arm und nennen mich Dieb vor der ganzen Klasse. Das schreit nach einer fetten Anzeige beim obersten Schulminister. Aber kannst du doch nicht. Und wie ich das kann? Außer... Was? Außer Sie lassen uns Lukas hier. Und wir regeln das unter uns. Also ich muss sagen, da bin ich auch dafür. Danke, Robin. Ja, aber ich habe ja die Polizei schon angerufen, nicht wahr? Und da ist sie schon. Herr Direktor? Ja? Ihre Sekretärin schickt mich. Mhm. Wo ist der Dieb, den ich festnehmen soll? Ja, also das mit der Verhaftung, das... Das ist doch unser Pilizos. Bin ich eben nicht. Ich bin Polizist. Ich habe nachgeschlagen. Ich stehe im Duden. Was reden Sie denn da? Im Duden stehen? Da gehört weiß Gott nicht viel dazu. Darf ich mir den mal kurz ausleihen? Wie bitte? Sagte Robin, legte den aufgeschlagenen Duden vor sich auf den Boden und stellte sich mit beiden Füßen drauf. Also sag mal. Schauen Sie, jetzt stehe ich auch im Duden. Das will gar nichts heißen. Ja, wenn das so ist. Ich verstehe nur Bahnhof. Abflug. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, und jetzt? Brauche ich erstmal eine Pause. Und ihr bestimmt auch. Die letzte Stunde entfällt. Juhu! Raus mit euch! Also, auf jeden Fall erstmal Lakritzschnecken, oder? Ich mag lieber Apfelringe. Sag mal, was war denn das für ein grüner Stein, den du da vorhin auf den Tisch gelegt hast? Der? Den wollte ich dir schon damals auf dem Klo zeigen. Als Big Ben kam? Genau. Das ist nämlich mein DSDAK. Dein was? Der Supermann, der alles kann. Aber das ist doch nur ein grüner Stein. Na und? Es geht doch darum, was du den Dingen für eine Bedeutung gibst. Und der hilft? Immer. Ich brauche ihn nur in die Hand zu nehmen und ein bisschen zu drehen und schon fallen mir die richtigen Worte ein. Cool. Hey, Kevin Keck, mach mal deinen Mund auf. Und wie heißen die? Lakritze. Oh, wie süß. Du sprichst ja wie Papa. Was? Euer Papa stottert auch? Naja, was heißt stottern? Er kann halt kein P sagen. Echt? Ja. Wenn wir in die Pizzeria wollen, sagen er und Hannes immer, kommt, wir gehen zum Italiener. Hannes auch? Das weiß doch jeder. Sag bloß, das hast du noch nicht gemerkt. Nee. Tja, dann hat er sich wohl genauso gut versteckt wie du. Jungs. Hannes, sag mal petzende Pest zu mir. Ja, petzende Pest. Mensch, Kevin, ich hatte keine Ahnung, dass du auch stotterst. Und ich dachte die ganze Zeit, ich wäre hier der einzige Stotterer. Ich auch. Der coole Hannes stottert. Wie ein Presslufthammer. Und jetzt, wo es jeder weiß, hört euch mal das an. Plumpe Puten poltern durch die Pampa. Du meinst hoffentlich nicht mich? Kann ja gar nicht, dich doch nicht. Komm, Königin, koste den köstlichen Kaugummi. Das ist schon besser. Danke. Und wie findest du das? Papa pappt Pizza am Popo. Super. Und jetzt spielen wir Umbasakaka. Nee, lieber PlayStation bei uns. Guck mal, wer da langschleicht. Drüben auf der anderen Straßenseite. Nee, Luca Kakas. Lukas Paulsen. Lukas zog den Kopf ein und lief schneller. Man konnte sehen, wie er sich schämte. Im Laufschritt bog er um die nächste Ecke. Wäre mir auch peinlich an seiner Stelle. Hey, aber jetzt nix wie zu uns. Vielleicht macht Mama uns ja auch noch Burger. Und Umbasakaka? Spielen wir morgen mit allen der Pause. Morgen gehen wir doch in den Zirkus. Ach ja. Ach ja. Aber das wird bestimmt auch cool. Ja, bestimmt. Was hast du denn? Gefällt dir Zirkus nicht? Ehrlich gesagt, nicht besonders. Das Zirkuszelt stand auf dem Fußballfeld großen Rasenstück unten am Wiesengrund. Es war umgeben von bunten Wohnwagen, die große, mit Blumen geschmückte Terrassen hatten. Die ganze Klasse drängte sich in Rangmitte zusammen gegenüber dem Orchester. Alle waren da, bis auf Lukas und... Hey, hast du Robin gesehen? Nee, keine Spur von ihm. Guck mal runter, in die Manege. Hochverehrtes Publikum, sehen Sie jetzt unseren weltberühmten Jonglierakt, die bezaubernde Tatjana Niebuhr, assistiert von ihrem Sohn Robin. Mann, der ist beim Zirkus. Guck mal, seine Mama ist nicht größer als wir. Ist das eine Lilliputanerin? Man sagt kleinwüchsige Anna. Ja, ich glaube, das ist sie. Während Robin seiner kleinen Mama Tassen und Teller sowie eine Kaffeekanne zuwarf, die sie mühelos durch die Luft jonglierte, fiel es Kevin wie Schuppen von den Augen. Bei dieser Mini-Mama war Robin höchstwahrscheinlich etwas kleiner ausgefallen. Vielleicht stimmte ja doch, was er erzählt hatte, und er war tatsächlich 14. Robins Mama schleuderte das Geschirr hoch in die Zirkuskuppel und fing mit ihren kurzen Armen alles, fast alles wieder auf. Dann stellte sie sich den schwankenden Turm aus Geschirr auf den Kopf und balancierte damit über ein Seil, an dessen Ende Robin stand. Das waren Tatjana und Robin Niebuhr, meine Damen und Herren. Was willst du? Das Mikrofon. Hier, bitte. Morgen ziehen wir weiter. Deshalb möchte ich mich noch bei ein paar Leuten bedanken. Für Zirkuskinder, die ständig rumziehen, ständig in neue Schulen, neue Klassen kommen, ist es nicht einfach, Freunde zu finden. Aber diesmal war es anders. Das verdanke ich meiner Klasse der Käthe-Kolbe-Schule. Ich danke der liebsten, nettesten und coolsten Lehrerin aller Zeiten, Frau Ola Rump. Aber vor allem danke ich Kevin Keck, dem besten Freund, den ich je hatte. Ich denke, Kevin und ich, wir haben uns gegenseitig sehr geholfen. Ich habe ihm das Lesen und Schreiben beigebracht und er mir das Stottern. Danke, Keks! Robin! Robin, unser Rechtschreibkönig. Ich habe ihn nie wieder... Ich meine, Kevin hat ihn nie wieder... Du ahnst ja längst, dass ich hier meine eigene Geschichte erzähle. Was ich sagen wollte, ich habe Robin nie wieder gesehen. Das ist mehr als schade. Doch das, was er mich damals lehrte, habe ich bis heute beherzigt. So habe ich jedes Umbasaka erkannt, lange bevor es mir seine Saugezähne hinterhältig in den Nacken schlagen konnte. Und wann immer mich jemand in sein Wortgefängnis sperren wollte, habe ich einen feuchten Dreck darauf gegeben und auf das gute alte Effet, den Ärger- und feindlichen Tratsch-Transformator, zurückgegriffen. Ach ja, und das Stottern? Hat plötzlich aufgehört. Irgendwann in den großen Ferien, die ich mit Hannes und Anna in einem Zeltlager am Edersee verbrachte. Kommt, wir spielen Steinflippen. Ich habe hier einen super flachen. Guckt euch mal den an. 3, 4, 6, 8 Mal geflippt. Krass. Idee. Du hast eben krass gesagt. Ja. Ohne zu stottern. Echt? Krass. Du bist dran. Was machst du denn? Einen flachen Stein suchen. Aber du hast doch einen in der Hand. Den grünen da. Nee, den behalte ich. Wieso das denn? Das erkläre ich dir später mal. Der Rechtschreibkönig. Ein Wortspiel von Peter Jacobi. Erzähler. Du ahnst ja längst, dass ich hier meine eigene Geschichte erzähle. Matthias Brandt. Robin Niebuhr. Vielleicht war es ja das Umbasaka. Jonathan Dümke. Kevin Keck. Lacke Kritze. Tommy Lothar Sanchez. Lukas Paulsen. Das mach ich. Finn Lukas Meyer. Hannes Falber. Presslufthammer. Arno Feltrini. Anna Falber. Er kann halt kein P sagen. Lena Meyer. Big Ben. Kleiner Augenblick noch. Jakob Fuhrmann. Ulla Rumpf, die Lehrerin. Verben schreibt man immer klein. Inga Busch. Schuldirektor Schüssel. Ich habe ja die Polizei schon angerufen. Jürgen Uther. Polizist. Ich stehe im Duden. Helge Heinold. Zirkusdirektor. Hochverehrtes Publikum. Matthias Scheuring. Besetzung Heike Oehlschlegel, Ton und Technik Thomas Rombach und Julia Kümmel. Aufnahmeleitung Christoph Müller, Musik Bernd Keul, Regie Hans-Helge Ott. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk 2013. Redaktion und Dramaturgie Gudrun Hartmann.